Kapitel 6, Aufgabe 20a. Hören Sie einen Kommentar zum Thema Weiterbildung und ergänzen Sie die fehlenden Informationen. In den letzten Jahren wurde von verschiedener Seite immer wieder ein Recht auf Weiterbildung gefordert. Am weitesten gingen in dieser Hinsicht die Gewerkschaften, die nicht nur ein Recht fordern, sondern die Einführung einer obligatorischen Weiterbildung. Jede erwerbstätige Person soll jährlich Anspruch auf einige Tage bezahlten Weiterbildungsurlaub erhalten. Die Idee dahinter: Solange die Weiterbildungsförderung in Unternehmen freiwillig ist, werden nur gut Ausgebildete sowie Personen in höheren beruflichen Positionen davon profitieren. Benachteiligt sind viele Frauen, Teilzeitarbeitende, ältere Arbeitnehmende, wenig qualifizierte und Angestellte kleiner Betriebe. Die obligatorische Weiterbildung soll für Chancengerechtigkeit sorgen. Erfahrungen in Deutschland und Frankreich zeigen allerdings, dass ein gesetzlich verankertes Recht auf Weiterbildung in der Praxis kaum durchzusetzen ist. Überzeugender sind branchenspezifische Ansätze, die Anreize und gute Rahmenbedingungen für die Weiterbildung schaffen, wie dies beispielsweise der Schweizerische Baumeisterverband mit dem Pilotprojekt Deutsch auf der Baustelle realisiert hat. In Kooperation mit dem Paritätischen Fonds erhalten Bauarbeiter für den Besuch von Deutschkursen eine Lohnentschädigung, und zwar auch dann, wenn der Kurs in der Freizeit stattfindet. Wie die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, rückt über den Diskurs des lebenslangen Lernens auch das Thema Weiterbildungspflicht verstärkt in den Fokus. Für eine ganze Reihe von Zielgruppen ist eine solche Pflicht bereits heute und teilweise seit langem Realität, so etwa für medizinisches Personal oder Lehrpersonen. Ebenfalls zur Weiterbildung verpflichtet sind Erwerbslose. Ihnen droht bei Nichterfüllung der Weiterbildungspflicht eine Kürzung der finanziellen Unterstützung. Zurzeit gilt der allgemein anerkannte Grundsatz der Bildungsarbeit mit Erwachsenen, wonach Lernen grundsätzlich freiwillig erfolgen sollte. Wenn die gegenwärtige Tendenz dennoch in Richtung eines sozialen Zwangs zum lebenslangen Lernen geht, so ist zu bedenken, dass lebenslanges Lernen nicht mit Kursbesuchen gleichzusetzen ist. Lebenslanges Lernen umfasst neben dem klassischen Kurs eine ganze Palette an weiteren Lernformen. Selbstständiges Lernen mit Fachliteratur, Lernen am Arbeitsplatz, E-Learning, Lernen in Gruppen, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, beim Zeitunglesen und so weiter. Entscheidend ist nicht die Lernform, sondern die Motivation. Und hier zeigt sich ein sehr breites Spektrum. Die Gründe, warum Menschen lernen, sind äußerst vielfältig. Dazu gehören berufliche Ziele, aber auch persönliche Interessen. Im beruflichen Bereich sind es häufig Rollen und Funktionswechsel, die zum Lernen motivieren. Neue Funktionen, Wiedereinstieg oder Umorientierung, Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit oder Branchenwechsel. Hinzu kommen die ständigen kleineren Anpassungen an den gesellschaftlichen und technologischen Wandel, die ebenfalls Lernleistungen erfordern. Informations- und Kommunikationstechnologien entwickeln sich weiter. Smartphones setzen sich durch, Verkehrsbetriebe montieren komplizierte Fahrkartenautomaten und so weiter. Ob es uns gefällt oder nicht, es ist davon auszugehen, dass sich der Trend in Richtung Weiterbildungspflicht weiter fortsetzt. Belege dafür sind nicht schwer zu finden. So hat etwa der Fachverband der Schweizer Psychologen, FSP, dieses Jahr ein umfangreiches Reglement erstellt, das in 57 Artikeln die Weiterbildung der Psychologen und Psychologinnen regelt. Diese Entwicklung wird für immer größere Bevölkerungsgruppen Folgen haben und nicht alle werden sich darüber freuen. Tatsache ist aber, dass wir nicht darum herumkommen, uns mit den Vor- und Nachteilen des Weiterbildungszwangs auseinanderzusetzen.